Ich bin der Lehrer. Ich habe eine Schule in der Stadt und habe einen Schüler, dessen Vater tot ist. Er hat nur mehr seine Mutter, die für ihn sorgt. Jetzt will ich zu Ihnen gehen und Ihnen Lebewohl sagen, denn ich begebe mich in Kürze auf eine Reise in die Berge. Wie ist da? Ach, der Lehrer ist da. Der Lehrer kommt, um uns zu besuchen. Warum bist du so lange nicht zur Schule in die Stadt gekommen? Ich konnte nicht kommen, weil meine Mutter krank war. Das wusste ich nicht. Bitte sage ihr gleich, dass ich hier bin. Mutter, der Herr Lehrer ist da. Bitte ihn hereinzukommen. Lange nicht hier gewesen. Jesus sagt, sie seien krank gewesen. Geht es ihnen jetzt besser? Machen Sie sich keine Sorgen wegen meiner Krankheit. Sie hatte keine bösen Folgen. Das freut mich zu hören. Ich komme, um Ihnen Lebewohl zu sagen, denn ich begebe mich in Kürze auf eine Forschungsreise in die Berge, denn in der Stadt, jenseits der Berge, wohnen die großen Lehrer. Eine Forschungsreise in die Berge, ja, in der Tat, ich habe gehört, dass dort die großen Ärzte wohnen, aber ich habe auch gehört, dass es eine gefährliche Wanderung ist. Wollen Sie etwa mein Kind mitnehmen? Das ist keine Reise, auf die man ein Kind mitnimmt. Ich hoffe, Sie kehren gesund zurück. Jetzt muss ich gehen, leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Ich muss etwas sagen. Was willst du sagen? Ich will mit Ihnen in die Berge gehen. Meiner Mutter schon sagte, ist es eine schwierige und gefährliche Reise. Du wirst nicht mitkommen können. Du wirst nicht mitkommen können. Außerdem, kannst du deine Mutter verlassen wollen? Deine Mutter verlassen, die doch krank ist. Bleibe hier, es ist ganz unmöglich, dass du mitkommst. Es ist ganz unmöglich, dass du mitkommst. Eben weil meine Mutter krank ist, will ich mitkommen, um für sie bei den Großen. Venus noch einmal mit deiner Mutter reden. Ich bin noch einmal zurückgekommen. Jesus sagte, dass mit uns gehen will. Ich sagte ihm, dass sie doch nicht verlassen könne. Sie verlassen, wenn sie krank sind. Dass es eine schwierige Reise sei. Er könne ganz unmöglich mit uns kommen, sagte ich. Aber er sagte, wir müssen mit und für ihre Krankheit in der Stadt jenseits der Berge Medizin zu holen und Unterweisung. Ich habe seine Worte gehört. Ich zweifle nicht an dem, was der Knabe sagt, dass er gern mit ihnen die gefährliche Wanderung machen will. Komm herein, mein Sohn. Seit dem Tag, an dem uns dein Vater verließ, hab ich niemanden als dich zur Seite. Thank you. Stiegen. Dort ist die erste Hütte, dort wollen wir verweilen, ein wenig wollen wir verweilen. Wir gehorchen. Ich muss etwas sagen. Was willst du sagen? Ich fühle mich nicht wohl. Halt, solche Worte dürfen nicht sagen, die auf eine solche Reise gehen. Vielleicht bist du nur müde, weil du das Steigen nicht gewohnt bist. Bleib ein wenig stehen und ruhe ein wenig. Es scheint, dass der Knabe krank ist vom Steigen. Wir wollen den Lehrer darüber befragen. Ja, tun wir das! Ja, tun wir das! Wir hören, dass dieser Knabe krank ist vom Steigen. Was ist mit ihm? Bist du besorgt seinetwegen? Er fühlt sich nicht wohl, aber sonst ist alles mit ihm in Ordnung. Er ist nur müde vom Steigen. Er blieb ein wenig stehen und ruht ein wenig aus. So bist du also nicht besorgt seinetwegen. hört ihr, der Lehrer hat gesagt, dass der Knabe nur müde sei vom Steigen. Aber sieht er nicht ganz seltsam aus? Gleich nach der Hütte kommt der schmale Grat, nur mit beiden Händen zufassend an der Felswand kommt man hinüber. Wir können keinen tragen. Sollten wir also dem großen Brauche folgen und ihn ins Tal hinabschleudern? Bist du krank? Dem Lehrer sagen. Als wir vorhin nach dem Knaben fragten, sagtest du, er sei nur müde. Er sei nur müde vom Steigen. Aber jetzt sieht er ganz seltsam aus. Er hat sich auch gesetzt. Wir sprechen es mit den Sätzen aus. Seit Alters her herrscht mir ein Brauch, die nicht weiter können, werden ins Tal hinabgeschleudert. Werfen. Ja, das wollen wir, ja, das wollen wir. Das ist ein großer Brauch, ich kann mich ihm nicht widersetzen. Aber der Brauch schreibt auch vor, dass man den, welcher krank wird, befragt, ob man umkehren soll, seinetwegen. Ich trage in meinem Herzen großes Leid um diesen Knaben. Ich will zu ihm gehen und ihm schonend von dem großen Brauch berichten. Ja, tue das! Ja, tue das! Wir wollen ihn fragen, ob er verlangt, dass man umkehrt, seinetwegen. Aber auch wenn er's verlangt, wollen wir nicht umkehren, sondern ihn ins Tal hinabwerfen. Reise ins Tal hinabgeworfen werden muss. Er ist sofort tot. Aber der Brauch schreibt auch vor, dass man den, welcher krank wird, befragt, ob man umkehren soll, seinetwegen. Und der Brauch schreibt auch vor, dass der, welcher krank wird, antwortet. Ihr sollt nicht umkehren. Dem Brauch gemäß geantwortet. Er hat ja gesagt, er hat dem Brauch gemäß geantwortet. Er hat ja gesagt, er hat dem Brauch gemäß geantwortet. Thank you.